Am 15. Juli gab es im Kulturpalast des Volkes in Pyongyang eine Pressekonferenz des Handlangers des südkoreanischen nationalen Nachrichtendienstes Go Hyun-chol mit den in- und ausländischen Journalisten. Dieser Mann war während der verbrecherischen Tat gegen die TVJK verhaftet worden. Daran waren die Journalisten der Massenmedien der TVJK und des Generalverbandes der Japan-Koreaner, ausländische Journalisten und die Mitglieder der diplomatischen Vertretungen und der Vertretungen der internationalen Organisationen in der TVJK beteiligt. Die Auslandskoreaner, die sich im sozialistischen Vaterland aufhalten, nahmen als Zuhörer teil. Auf der Pressekonferenz gestand Go Hyun-chol ausführlich, dass er für die persönliche Behaglichkeit und das Geld nach Südkorea geflohen sei, gelenkt von dem südkoreanischen nationalen Nachrichtendienst und den USA, in der TVJK seine Aufgabe für die Sammlung der neuesten Materialien über die Republik und die Entführung der Kinder zu erfüllen versucht habe und dabei vom zuständigen Organ verhaftet worden sei. Es gab Erläuterungen zu den Beweismitteln und Materialien, darunter Gummiboot, Pumpe, Kinderkleidung und Handy, die bei der Verhaftung von Go Hyun-chol beschlagnahmt wurden, und wurden die Fragen der Journalisten gestellt.